Protagonistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, heute mit einem Biertelefonat. Hallo, Paddy. Hallo, lieber Flo. Na, Paddy, kann man wohl sagen, was hast du eigentlich die letzten Monate gemacht? Ich habe lange nichts mehr von dir gehört. Ja gut, Monate waren es vielleicht nicht, aber länger warst du nicht dabei, glaube ich, ne? Ich glaube, ich habe Urlaub gemacht, ne? Ich habe ja einen Urlaubsantrag gestellt bei uns in der Redaktion. Ja. War nicht leicht durchzusetzen. Bewilligt und ja, war auch nötig, war auch gut. Aber ja, jetzt wird es auch wieder Zeit, mal ein bisschen mehr zu machen. Ja, also wir sind ja die beiden Gründungsväter des Podcastes und auch wenn wir mittlerweile ein Kollektiv sind, mit dir macht's dann doch mehr Spaß und deswegen freue ich mich aufs Gespräch heute. Wir haben ja eine ganze Reihe an Themen, wobei so viele sind es jetzt auch nicht, aber die Themen haben es in sich. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben auch wieder nach Q&A gefragt, also beziehungsweise nach Fragen gefragt und da sind auch ein paar reingekommen. Bin ich mal gespannt, was das heute wird. Yes, ganz genau. Erstaunlicherweise wenig Fragen, weniger als sonst, habe ich ein bisschen gewundert. Aber okay, ich muss auch sagen, ja. Das Format ist auch ein bisschen eingeschlafen, wir machen es auch nicht mehr so oft. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, hängt auch an uns, glaube ich, da wieder ein bisschen mehr zu machen. Ja, es war immer so ein bisschen das Meta-Format, wo wir immer ein bisschen grundsätzlich quatschen. Eigentlich so das klassische Podcasting, ne? So ein bisschen labern, zwei Typen mit einem Mikro, die labern. Aber ich weiß, dass es früher immer nur das Format für absolute Hardcore-Fans war. Also hatte immer die schlechtesten Klickzahlen von allen. Das stimmt nicht mehr immer. Es gab auch ein paar gute Biertelefonate, also was so die Klickzahlen anhört. Aber gut, selbst wenn du 10 zuhören, für euch machen wir das gerne. Und das sind ja hoffentlich. Ja, und vor allem trinken wir auch kein Bier mehr, ne? Ist ja auch ein bisschen ironisch irgendwie. Obwohl das Biertelefonat heißt, trinken wir schon lange kein Bier mehr. Ja. Gott, trinkst du halt ein Bier? Nee, ich trinke kein Bier, ne? Nee, ich trinke Wasser. Ja. Ja, keine Ahnung. Entweder werden wir alt oder nüchtern oder sportlich oder wie auch immer. Aber liegt auch daran, dass diese Aufzeichnungen sind ja nicht irgendwie immer am Samstagabend oder so, wo man das vielleicht mal eher macht, sondern heute ist Montag bei uns. Genau. Und wer weiß, vielleicht hören das diesmal Tausende. Ja. Mindestens. Aber mal weg von Klickzahlen. Ich weiß gar nicht, wie gut das beste Biertelefonat lief. Also vierstellig war es schon, aber keine Ahnung. Darum geht's nicht. Aber worum geht's denn heute? Ja, ist mal wieder einiges passiert in letzter Zeit. Ist ja ständig viel los, aber jetzt in den letzten Wochen haben sich manche Ereignisse überschlagen, vor allem in den USA. Soll ich mal sagen, welche Themen wir heute reden sollen insgesamt oder ist das erste Thema? Ich glaube, wir können einfach einsteigen mit dem ersten Thema, ne? Was, glaube ich, auf der Hand liegt, natürlich gerade jetzt ein sehr großes Ereignis in den USA, weil die Ermordung von dem rechten Aktivisten und Influencer Charlie Kirk. Mhm. Was ja auch bei uns hohe Wellen geschlagen hat. Tatsächlich, ehrlich gesagt, hatte ich von dem also nichts gehört. Ich kannte den auch. Es gab auch so ein Meme mit ihm, ne? Schon mal irgendwie mitbekommen. Es gibt ja auch in den USA so eine große Szene auch an Podcastern. Ist ja jetzt nicht nur, ne? Aber so Aktivisten, ne, in diesem Raum und in der Rechten hat er sich eine gewisse Position erarbeitet, wenn man das so sagen will. Aber mir ist erst nach der Ermordung klar geworden, wie big der war. Ja. Also ich kannte ihn schon vorher. Ich habe den schon vor 10 Jahren, ich meine, der wurde auch schon von Anfang an mit Memes irgendwie Prove me am I wrong oder wie war das? Es gibt ziemlich geile Memes auch schon von vor 10 Jahren über sein Gesicht. Es ist nicht sehr politisch, aber er hat ein sehr kleines Gesicht im Verhältnis zu seinem Kopf und da gibt's ziemlich geile Banger-Memes auf jeden Fall dazu. Ob die jetzt noch gehen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall gehen. Ne? Oder ob man in den USA dann gleich die Todesstrafe bekommt. Darum geht's, glaube ich, so ein bisschen. Okay. Genau. Ja, das stimmt. Ja. Sollten wir mal kurz... Sorry. Ja, nee, sag du. Ja, wir haben hier so eine leichte Latenz drin im Gespräch. Ich schiebe jetzt alles darauf, weil ich würde ja niemals Paddy ins Wort fallen. Ich glaube, du bist besoffen, ehrlich gesagt. Nein. Du lügst oder trinkst doch Bier, Alter. Weil irgendwie haben wir beide die Kameras aus. Paddy hat angefangen und dann wollte ich Gerechtigkeit herstellen. Insofern könnte ich das sehr wohl machen. Aber nein, ich trinke wirklich Wasser. Ich habe gerade gedacht, man sollte vielleicht ein bisschen was zu Charlie Kirk mal sagen, was der eigentlich so vertritt. Ich weiß nicht, willst du zwei, drei Sätze zu ihm sagen? Ja, Charlie Kirk. Also, er war ja, in den letzten Jahren hat er sich immer mehr zu einem Rechten entwickelt, der auch Trump immer, also dann auch Trump nahe stand. Das war ja nicht von Anfang an bei ihm so. Teil der MAGA-Bewegung geworden, ja. Hm. Ja, genau, der Trump-Bewegung. In der Kommunistenkneipe gibt's keine Werbung, keine Bosse, nur unsere Perspektive. Damit wir das weitermachen können, teilt den Podcast, liked die Folge und unterstützt uns mit einer Spende. Alles dazu in der Infobox. Solidarität ist mehr als nur ein Wort. Also ich kenne ihn halt von früher und er war von Anfang an auf jeden Fall weit rechts so eingestellt, aber ich habe jetzt nochmal, auf allem im Zuge seiner Ermordung und so, mir nochmal genauer angeschaut, was er jetzt auch zuletzt so an Position vertreten hat. Und ich muss sagen, es hat mich schon echt überrascht, wie krass er sich nochmal nach rechts entwickelt hat. Also ich würde sagen mittlerweile, dass er wirklich gegen Ende seines Lebens auf jeden Fall auch rechtsradikale Position vertreten hat. Also er war ein sehr reaktionärer, fanatischer Christ, Evangelikaler und Abtreibungsgegner auch, ne? Mhm. Abtreibungsgegner, genau. Er hat Abtreibung mit dem Holocaust verglichen und meinte sogar, dass Abtreibungen schlimmer seien als der Holocaust. Auf die Frage, ich weiß nicht, von wem das war, von den Journalisten, glaube ich, auf die Frage, was er tun würde, wenn seine 10-jährige Tochter vergewaltigt werden würde, ob er das Kind seiner Tochter abtreiben lassen würde oder nicht, meinte er, nee, das Kind wird geboren, zum Beispiel, hat er auch gesagt. Ne? Also da sehr radikaler, reaktionärer Abtreibungsgegner. Da habe ich übrigens gewundert, wir können gleich mal weiter aufzählen, was er noch so vertritt, aber dass auch in Deutschland, dass das jetzt seit ein paar Monaten wieder so ein Ding ist. Also nicht, dass diese radikalen Lebensschützer weg waren, ne? Also ich habe auch schon auf Demos gegangen, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Diskurs hier auch so ein bisschen über die AfD, diesen Beatrix von Storchflügel, so krass reingeholt wird, hat man ja auch bei dieser komischen Richterin-Debatte gesehen. Aber das nur nebenbei. Also da kommen so ganz alte Sachen wieder jetzt. Mhm. Okay, also das hat er vertreten. Ja. Ja, und ansonsten natürlich sehr rassistische Position vertreten. Er hat übrigens auch die Position oder die Theorie des großen Austauschs vertreten. Das ist eine rechtsradikale antisemitische Verschwörungstheorie, die auch wahrscheinlich einige von euch kennen, ne, die davon ausgeht, dass irgendwelche liberalen oder auch jüdischen Eliten angeblich das einheimische Volk ersetzen wollen würden durch Ausländer, durch Immigranten oder ein Genozid am eigenen Volk, weil an den Weißen irgendwie planen würden und so. Ja. Das hat er auch vertreten. Und leidenschaftlicher Antikommunismus, Antimarxist, das ist ja immer ganz interessant, dass die Rechten das immer noch so als Thema haben, ne? Wobei das, was als kommunistisch identifiziert wird, geht dann teilweise bis Barack Obama, habe ich immer so den Eindruck. Ja, Joe Biden ist ja in dem Weltbild ja auch schon längst radikal, ja, ne? Ist ja komplett geisteskrank. Ja, also er hat es als Antimarxismus als eine große Bedrohung für die westliche Zivilisation gesehen, das hat er mehrfach betont, ja. Mhm. Ja, und er hat halt, also er ist vor allem auch bekannt geworden durch seine, natürlich durch seine sehr provokante und polemische Art, aber halt auch durch so diese Formate, wo er dann irgendwie so offene Debatten führt mit Linken, Linksliberalen und so. Als König des Diskurses, ne, der redet mit jedem, Free genau. Speech, ne, ja. Und so, so ja, dass ja. Das wäre, auch er wäre so ein krasser Rhetoriker, also ich habe mir Sachen angeguckt, ja, also er ist jetzt nicht der schlechteste Rhetoriker, aber diese Brillanz, da konnte ich da jetzt auch nicht so drin erkennen, naja. Ja, vor allem hat er halt vor allem mit irgendwelchen Anfang 20-jährigen Studenten diskutiert. Ich glaube, da ja. Ja. So wie ich. Ja. Ein Live-Podcast. Nein, Spaß ja. Beiseite. Er war natürlich auch ein sehr krasser Gegner von jeder Regulierung der Waffengesetze in den USA. Ist immer ein Thema für sich, ne? Ich habe da irgendwie auch, sage ich sehr gerne, keine abschließende Meinung, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass er da eine sehr krasse, also sehr, sehr libertäre Position vertreten hat, ne? Und er hat auch ich glaube sogar kurz bevor er erschossen wurde, ging es sogar auch um das Thema, also Amokläufe und so. Und er hat auch mal gesagt, dass man quasi auch in Kauf nehmen müsse, dass einige Menschen bei Amokläufen sterben, damit sozusagen das Recht auf Waffenbesitz irgendwie garantiert wird und so. Ist natürlich auch sehr ironisch. Also ich weiß jetzt nicht, was für eine Position du zum Thema Waffenrecht hast. Das überrascht mich jetzt, dass du das sagst, aber müssen wir nochmal extra besprechen. Was man ja auf jeden Fall sagen kann, ohne das da jetzt einzusteigen, ist, dass Waffen sehr frei verfügbar sind in den USA aus einer Geschichte, aber es gibt auch eine starke Pro-Waffen-Lobby und das hat natürlich Folgen, ne? Und ist auch so ein Ding in der politischen Rechten, ein sehr identitätsstiftendes Ding, da keinerlei Abstriche zu machen und selbst nach irgendwelchen School-Shootings und so immer wieder zu betonen, dass daran nicht gerüttelt werden darf, an der Regulierung von Waffen. Und ja, also mir geht es jetzt gar nicht um Häme oder so, können wir gleich auch mal drauf kommen, auf das Thema individueller Terror, ne? Was ist von sowas jetzt eigentlich zu halten, von solchen Attentaten, aber ironisch, so im eigentlichen Sinn ist es ja irgendwie schon, ne, dass jemand, der sowas propagiert, dann letztendlich erschossen wird. Ja, ja, total. Also zu dem Attentäter ist ja, also da ist noch nicht so ganz klar, was jetzt eigentlich die Motivation war. Es gab so ein paar Hinweise, dass er vielleicht irgendwie eher aus einer linken Ecke kommen könnte, wegen so... DSA habe ich mal gehört, dass er da irgendwie mal DSA war oder so. Ja, kennst du die? Democratic Socialist. Ja, ist ja so eine linkssozialdemokratische... Ach so, ja, die kenne ich. Ja. Vereinigung oder so, so ganz genau kenne ich die nicht. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ich will jetzt keine falsche Behauptung aufstellen. Vielleicht war der da auch nur mal zu Gast auf dem Kongress oder so. Also, oder es wurde da irgendwas konstruiert von Rechten, auch nicht auszuschließen, ja. Mhm. Aber man kann ihn jedenfalls nicht so eindeutig zuordnen, ne, wenn ich es richtig sehe. Ja, es gibt halt irgendwie ein paar Hinweise. Also auf den Patronenhülsen wurden ja Kritzeleien oder Inschriften irgendwie gefunden, die halt darauf hindeuten, dass er Linker war, also antifaschistische Botschaften, teilweise auch, aber also auch Memes. Da weiß man auch nicht so genau, ne, was ist jetzt vielleicht auch irgendwie eine Trollaktion und so, aber ja, das ist noch nicht so ganz klar. Also ich habe das Gefühl, dass er schon eher aus der linkeren Ecke kommt, aber Vielleicht mal, wollen wir mal grundsätzlich, ja, so einen pädagogischen Auftrag, ne? Ein paar Sätze zu solchen Aktionen sagen. Also wir hatten die Debatte ja schon mal, wie hieß er nochmal? Anfang des Jahres. Luigi. Ja, politisch natürlich nochmal ein bisschen anders zu beurteilen, ne? Wo es gegen diesen privaten Krankenversicherungskapitalisten ging, ne? Teilweise ja sehr populär in der radikalen Linken und auch in der Bevölkerung dieses Attentat. Das jetzt hatte nochmal ein bisschen anderen Charakter und da ging ja auch wieder Debatten los innerhalb der Linken und auch der Kommunisten über, was ist eigentlich von solchen Aktionen zu halten. Ja, was halten wir davon? Ja, ich glaube, erstmal kann man feststellen, oder vielleicht kann man mehrere Ebenen feststellen. Also zuerst einmal, die ganze Debatte über diesen Vorfall, also dass sie ja schon von krasser Heuchelei geprägt ist, ne? Also dass man, also vor allem von rechts, dass man sich jetzt irgendwie darüber aufregt, auch über die ganzen Memes, die jetzt entstehen, dass man sich aber gar nicht lustig machen dürfe, oder dass man überhaupt irgendwie jetzt nach seinem Tod oder nach seiner Ermordung Charlie Kirk irgendwie kritisch auch beleuchtet, dass er war Familienvater. Ja, genau, also diese Ebene, dass man ihn quasi von jeder Kritik irgendwie dann jetzt immun machen möchte, weil er ermordet wurde, das ist natürlich erstmal auch eine sehr verlogene und kritikwürdige Debatte. Ich sehe auch mal wieder jetzt in deutschen Medien, dass er so als umstrittener, konservativer Influencer bezeichnet wird, was eine krasse Verharmlosung ist. Er war ein Rechtsradikaler, muss man einfach ganz offen sagen. So. Ich meine, Paddy, das ist nichts Neues, ne? Also ich meine, guck dir mal an, wie über irgendwelche ukrainischen Faschisten irgendwie berichtet wird. Das sind auch, die werden auch als normale Politiker vorgestellt. Da gibt es sowieso eine krasse Normalisierung. Naja, nur nebenbei. Ja, genau. Mhm. Und dann das mit den Memes, also man kann jetzt irgendwie darüber streiten, über die Sinnhaftigkeit, ob man das jetzt irgendwie feiern sollte. Ich finde sie oft sehr lustig, muss ich sagen, aber das ist mal eine andere Ebene. Aber wenn Privatmeinung. Aber wenn vor allem Rechte Rechte oder auch so Konservative, aber vor allem Rechte, sich jetzt so krass aufregen, oh, die Linken sind so menschenverachtend, weil sie jetzt über den Tod von Charlie Kirk lachen. Also das kann man einfach wirklich gar nicht ernst nehmen. Das sind Leute, die machen Memes über die Ermordung von George Floyd, von Flüchtlingen, von Palästinensern. Also das ist ja auch die Heuchelei. Gab es nicht Leute, die am selben Tag oder quasi in derselben Woche noch quasi darüber gelacht haben, wie Flüchtlinge im Meer ersaufen oder darüber so Scherze machen, Memes verbreiten, die dann jegliche ironische Andeutung, ob das jetzt witzig ist oder ob man das jetzt machen muss, ist ja eine andere Frage, ne? Als das Schlimmste, was es gibt, bezeichnet haben, also diese Doppelmoral, ne? Und auch so die normalerweise immer so, oh, die Linken verbieten uns jeglichen Humor, ne? Und irgendwie, es ist alles so furchtbar, die jetzt komplettes Lachverbot oder komplette Auseinandersetzungen, die nicht von kompletter Ikonisierung oder Abfeiern von Kirk gezeichnet ist, soll verboten werden. Und das geht ja ein bisschen zur Forderung, dass Leute abgeschoben werden sollen, die irgendwie sich negativ über Kirk irgendwie äußern. Also vollkommen verrückt. Ja. Ja, genau. Und oder sie haben Leute auch in Deutschland, die zum Beispiel Vergewaltigungsfantasien äußern in Memes gegenüber minderjährigen Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben oder ihnen den Tod wünschen, die dann plötzlich sehr empfindlich sind, wenn man über Charlie Kirk lacht oder so. Das ist die eine Ebene. Ja, also ich finde so diese ganze Debatte, die geführt wird, die sehr verlogen ist. Und übrigens Charlie Kirk selber hat auch auch keine Empathie gezeigt, zum Beispiel auch gegenüber George Floyd, also Opfern von Rassismus und rechter Gewalt. Ich glaube sogar dieses Jahr gab es auch Fälle, wo linksliberale Politiker der Demokraten auch erschossen wurden von Rechten. Habe ich auch gehört. Und da gab es kaum irgendwie Aufschrei. Ist egal, was ich jetzt von denen halte, politisch, ne? Aber da zeigt sich ja so eine krasse Diskrepanz in der Debatte so. Das ist natürlich die eine Ebene, wie die Diskussion geführt wird. Und trotzdem. Und die ist deswegen interessant, weil das natürlich wieder so den Spielraum auch für Aktivisten unserer Couleur wieder verengt, ne? Also sowas wird ja immer genutzt, um Repressionsschraube gegen freie Organisierung, unsere Propaganda irgendwie, da Daumenschrauben anzulegen. Genau. Also deswegen ist das interessant. Aber da gibt's noch die andere Ebene, auf die du wahrscheinlich gerade hinaus wolltest. Ja, die andere Ebene ist natürlich, wenn man das politisch bewertet, so dieses Attentat. Und da muss man natürlich ganz klar dieses Attentat verurteilen, weil es halt einfach auch, es ist am Ende halt für die politische Linke extrem schädlich. Also zum einen, es ändert halt überhaupt nichts, irgendwie einzelne rechte Akteure da jetzt abzuknallen an den politischen Verhältnissen. Und im Gegenteil, das sieht man ja auch gerade in den USA. Es gibt ja, es liefert halt der Regierung unter Trump halt den Vorwand, die Repressionen gegen Andersdenkende und gegen Linke halt noch weiter zu verschärfen. Ja. Also diese Strategie des individuellen Terrors gegen einzelne Vertreter des Systems oder rechte Akteure ist halt eine Strategie, die auch einfach in ihrer Logik halt einfach auch abzulehnen ist, weil sie halt nichts an den realen Machtverhältnissen ändert letztlich. Im Gegenteil, sogar eigentlich eher zementiert. Absolut Praxis. Falsch ist das, ja. Ja, wir hatten die gleiche Debatte ja auch Anfang des Jahres dann, ne, bei Luigi. Ja, oder auch bei historischen Beispielen, ne? Ja, genau. Also wir sind natürlich schon Vertreter von kollektiven Widerstand der Arbeiterklasse und nicht von irgendwelchen Individualaktionen, die wie gesagt solche Wirkungen haben, ne? Ja. Übrigens, da fällt mir vielleicht ein Übergang ein zu dem Thema, das wir jetzt gar nicht vorbesprochen haben, aber ich habe heute einen guten Kommentar von der Kommunistenkneipe gesehen. Ich glaube, du hast das geschrieben vom Account. Wir haben ja alle Zugriff, oder wir beide jedenfalls, auf Instagram. Es gab ja jetzt auch in der Gemengelage den Ruf nach einem Antifa-Verbot. Also jetzt mal abgesehen davon, dass das Antifa jetzt ja keine Organisation ist, die irgendwie ein Verein ist mit Adresse oder so und Schatzmeister oder so, ne, sondern politischer Begriff. Die Bundeszentrale politische Bildung hat einen ganz furchtbaren Text über Antifa geschrieben. Das waren die doch, oder? Weiß nicht, nur meins, aber ich könnte jetzt einen sehr, sehr schlechten Witz bringen, dass ich irgendwie noch auf meinen Check warte von der Bundesregierung. Oh, nee, aber komm. Ja, das will ich jetzt nicht bringen. Ja. Das ist so das heute schon, oder? so, ja. Ja, aber welche Broschüre meinst du? Ja, du hast doch heute uns darauf hingewiesen, also wir haben so eine Redaktions Chatgruppe, dass es so eine furchtbare Stellungnahme gab, was Antifa ist. Und ach so, da wurde sich doch auch auf die Bundeszentrale politische Bildung berufen, oder? Ja, das war ein Insta-Share-Pick, ein Slide-Post, das war nicht von der Bundeszentrale für politische Bildung, sondern das war von mehreren Instagram-Accounts, unter anderem von Omas gegen Rechts. Die Cringe-Omas. Irgendwelchen anderen Seiten, so linksliberalen Seiten gegen rechts irgendwie, die ja geteilt wurden. Ich kannte davon jetzt nicht alle, aber da ging es auch nochmal darum, diese ganze Debatte, was ist eigentlich Antifa? Und da hat man irgendwie ja sich unter anderem berufen, also die Quellen waren wirklich die Bundeszentrale für politische Bildung. Muss man vielleicht was zu sagen? Also das ist wirklich eine Staatsorganisation, die auch eine ganz unübliche Tradition hat. Die letzten Jahre bemühen sie sich um besseres Image, aber stehen in einer ganz, ganz antikommunistischen Tradition und verbreiten wirklich die schlimmste bürgerliche Propaganda. Leider wird das auch von vielen Lehrern benutzt, ist auch gut aufgearbeitet für Unterricht und so. Und ja, da könnte man eigentlich fast eine eigene Folge zu machen, ne? Zu deren Tradition und welchen Zweck die erfüllen und so, ne? Ja. Genau, und sich darauf als Antifaschist zu berufen, ist wirklich lächerlich. Ja. Ja, oder und dann noch auf die Antonio Amadeus Stiftung, die ja auch staatlich gefördert wird und die ja komplett antideutsch orientiert ist. Ja, dann weiß ich gar nicht, was die dritte Quelle war, aber das waren auf jeden Fall die Hauptquellen und das natürlich schon, das sagt schon einiges, glaube ich, mit was man da rechnen muss, dann in dem Post. Also es war es war einfach, keine Ahnung, ich war versprachlos, weil es auch von vielen, auch meiner Freundesliste wurde es von einigen geteilt, ja, die eigentlich stabile Marxisten sind, und irgendwie war ich ein bisschen überrascht. Ja, ich glaube, das wurde mit einem ganz netten Bild gemacht, aber das zeigt auch, wie gefährlich das ist, und deswegen werden wir uns dem Thema dieses Jahr auch noch ein paar Mal widmen. Also einmal machen wir ja auch mit Fabian Lehr eine Live-Veranstaltung in Hamburg übrigens, da geht's um die Frage, Kommunisten gegen ein AfD-Verbot, Fragezeichen. Und am Rande reden wir auch darüber, wie eigentlich Antifaschismus nicht aussehen sollte und ob wirklich Grüne und SPD und staatliche Institutionen jetzt unsere Bündnispartner sind gegen Faschisten. Und es ist auch noch geplant, dass wir mit einer konkreten Antifa-Struktur also unter anderem Antifa-Struktur aus Hessen über diese Frage des hilflosen, staatsnahen Antifaschismus reden. Also dieses Thema ist wichtig, ne? Mhm. Und ich meine, das hat sich zwar geändert im Diskurs, finde ich, die letzten 20 Jahre, aber wer sich heute nicht so alles als Antifa oder Antifaschist bezeichnet, also das sind schon Leute dabei, die sind wirklich auf der anderen Seite, ne? Also finde ich. Ja, genau, also es ging da auch in die Richtung, dem Post, so Antifa heißt erstmal nur gegen Nazis zu sein, und Antifa heißt auch unsere Demokratie, unser Grundgesetz verteidigen. Ja, und auch eine starke Abgrenzung von allem, was vermeintlich ja die bösen Krawallmacher, so die Militanten, die Gewalt anwenden. Also halt ein sehr liberales Antifa-Verständnis, und das natürlich aber auch das Elend, was wir ständig kritisieren. Ich würde da sogar mal kurz deinen Kommentar ausnahmsweise mal vorlesen, weil ich ihn so gut finde. Jetzt Paddy im Original. Paddy schreibt als Kommunistenkneipe: Vor so einer staatstragenden und liberalen Antifa, in Anführungsstrichen, müssen weder AfD noch andere Rechte Angst haben. Antifaschismus muss revolutionär und sozialistisch sein. Im Kampf gegen rechts kann man sich auf diesen bürgerlichen Staat und diese Scheindemokratie der Reichen und Konzerne nicht verlassen. Denn seine Hauptaufgabe liegt im Schutz des Kapitalismus, notfalls auch mit Hilfe des Faschismus. NSU und die tausenden Skandale um rechtsradikale Verstrickung in der Bundeswehr und in der Polizei lassen grüßen. Hättet ihr auch andere Quellen zitiert als diese einseitige Staatspropaganda und die Genozid-Fans der Antonio Amadeo Stiftung, dann hättet ihr vielleicht auch nicht einfach komplett ignoriert, dass die antifaschistische Aktion ursprünglich von deutschen Kommunisten ins Leben gerufen wurde. Und wer außerdem glaubt, man könne Rechte alleine mit Lichterketten und lustigen Plakaten bekämpfen, der leidet am kompletten Realitätsverlust. Ja, sehr gut, on point. Ein Rechtschreibfehler drin, übrigens. Ja, nee, ich habe mich da verschrieben. Ein bisschen polemisch, aber da bin ich ja bekannt für, im Kommentarbereich ein bisschen polemisch zu sein. Ja, ja. Aber ich werde da vielleicht nochmal irgendwie einen Kommentar aufnehmen oder vielleicht auch nochmal ein anderes, also mal so ein, eine Art Reaction machen auf Insta, also nochmal ein eigenes Sharepick, weil ich das wirklich sehr schlimm finde. Ich meine, da haben wir schon sehr oft dazu Folgen gemacht, aber man kann es nicht oft genug kritisieren, ne? Also dieses wirklich sehr verkürzte, liberale Verständnis von Antifaschismus. Und ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal Esther Bejarano, mit der wir eine der ersten Folgen aufgenommen haben, Antifaschistin, Sozialistin, Holocaust-Überlebenden von Auschwitz. Sie hat gesagt, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf diesen Staat nicht verlassen. Und ich finde das wichtig, da an Esther zu denken, weil sie wird ja häufig auch von so linksliberalen Antifas in Anführungsstrichen instrumentalisiert, ne? So. Mhm. Und sie hat ganz klar gesagt, dass also der Staat und oder Parteien wie die Grünen oder so in dem Fall, ne, also die sowas heute vertreten, da ja nicht die Bündnispartner sein können. Ja, vielleicht dazu, so viel dazu. Ist mir nur gerade eingefallen als guter Übergang. Ja. Genau, aber man kann vielleicht abschließend sagen, also die ganzen jetzt aus den Entwicklungen nach der Ermordung von Charlie Kirk, jetzt auch mit der, was du schon erwähnt hast, glaube ich, mit diesem geplantem Antifa-Verbot in USA oder auch in den Niederlanden. Natürlich ist das, also diese Vorstellung auch, es gäbe irgendwie sowas wie eine Antifa Organisation oder ein Verein, der eingetragen ist, den man verbieten könnte, das ist natürlich Blödsinn. Es wird aber Tür und Tor öffnen natürlich für eine breite Repressionswelle gegen jede Form von linken Strukturen, linken Gruppen. In den USA rufen jetzt schon auch viele bekannte Rechte zu einem Krieg auf, ja, zu Widerstand, Rache wegen des Mords an Charlie Kirk und also das ist schon sehr übel, die Entwicklung. Absolut. Und das zeigt auf jeden Fall auch, wie politisch es sich schädlicher diese Aktion war, ne? Also bei allen guten Memes, die es vielleicht auch gibt, die ich auch manchmal teile, die vielleicht ganz witzig sind, aber politisch. Bitte nicht über unseren Account, dann werden wir wieder gesperrt. Ja, keine Sorge, ja. Keine Sorge. Okay, gut, so viel dazu. Ja, ich habe eben kurz noch nachgeguckt und ich habe herausgefunden, was die dritte Quelle war von diesem Slidepost. Weißt du, welche Quelle das war? Nee. Die Tagesschau. Ja, egal, das wollte ich kurz mal erwähnen. Was für scheiß Antifas. Ja. Hilfloser Antifaschismus, also wir machen was dazu, versprochen. Ja, ich meine, bei all diesen, man könnte ja wirklich richtig schlechte Laune bekommen, wenn man sie nicht schon hat und den Kopf in den Sand stecken, gerade wenn man hier in Deutschland lebt. Da hilft mir manchmal ein Blick ins Nachbarland, keineswegs sozialistisches Nachbarland, aber Frankreich. Da ist ja schon so, dass jetzt gerade dort wirklich landesweit Proteste eskalieren, wie ich in den Nachrichten hörte. Also es wird dann immer, Protest wird von den Bürgerlichen als Eskalation wahrgenommen. Ein bisschen ist da was dran. Ist ja so, dass am 18. September wurde zum Black Thursday aufgerufen. Es sind Hunderttausende, jetzt habe ich mich verhaspelt, auf die Straßen gegangen. Unter anderem gegen die geplanten Kürzungen im öffentlichen Sektor, gegen die Rentenreform, langes Thema in Frankreich und auch die geil angekündigte Sparpolitik von Macron auf die Straße zu gehen. Hat auch die Gewerkschaft zu aufgerufen, großen Gewerkschaftsdachverbände. Es soll über 1 Million Teilnehmer gegeben haben. Und es ist ja ein längerer Prozess schon in Frankreich. Da wird ja jetzt auch ein Premierminister nach dem anderen entlassen. Also das System funktioniert ja so ein bisschen anders, ne? Der Präsident ist ja fast schon so absolutistischer Herrscher, den man zwar wählen kann, aber sehr viel so durchdrücken kann. Ja, voll krank. Vor allem ja, Macron ist ja, also hat sich in den letzten Jahren immer autoritärer entwickelt von seinem Politik. Genau, und es gibt da ja Verschiedenes. Es gibt die alten Organisationen, es gibt ja Mélenchon als starke Kraft, dieses Netzwerk, gibt auch eine kommunistische Partei noch und verschiedene linksradikale Gruppen, aber wie damals mit den Gelbwesten jetzt auch wieder so spontane Proteste, ne? Wo es ja momentan noch nicht so ist, dass die radikale Linke das hinbekommt, die wirklich in dem Umfang auch in ihre Strukturen zu integrieren und zu sowas wie einer sozialistischen Kraft zu formen. Ne? Aber es ist trotzdem interessant, dass es sowas gibt. Und ja, also in Frankreich lassen die sich viel kleineren sozialer Bau, den ich nicht kleinreden möchte, man soll seine Rechte verteidigen, nicht so einfach gefallen. Ne? Also das ist schon heftig. Ja, da kann man nur neidisch werden. Also es ist echt krass, dieser Kontrast, ne? Wenn man sich mal überlegt, was in Frankreich los ist. Also wie einfach das Land brennt, wenn irgendwie Kürzungen angekündigt werden oder Angriffe auf Arbeitnehmerrechte, Arbeiterrechte und in Deutschland. Ja, da arbeiten wir, das ist ja wie alles egal hier, ne? Die krassesten Angriffe. Ich finde auch diesen ganzen Diskurs über Bürgergeldempfänger so vollkommen absurd. Selbst wenn ich da so richtig wie so ein super BRD-Demokrat rangehe, würde ich sagen, mein Gott, wie viel Etat bitte frisst denn das Bürgergeld? Also, das ist eine hochideologische Debatte, ne? Aber gut, es geht auch darum, Angst zu machen in der Arbeiterklasse, dass sich da alles gefallen lassen wird. Und ja, der Blick nach Frankreich macht Hoffnung, deswegen wollten wir es nicht unerwähnt lassen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich immer nach Frankreich zu gucken. Ich frage mich manchmal, also, woran das liegt, so, das vor allem wie kulturelle Gründe, ist es vielleicht auch so, dass einfach in Frankreich, das stimmt ja auch, die politische und die allgemeine ökonomische Situation ist natürlich auch deutlich prekärer, ne? Es gibt eine krasse politische Instabilität, heftigste soziale Ungleichheit, noch krasser als in Deutschland. Aber gleichzeitig. Ja, heftige Polarisierung, ja. Andere Traditionen auch, ne? Ja. Aber ja, so ganz klar brauchen wir mal einen Frankreich-Experten vielleicht. Haben wir uns noch nie gemacht. Wir haben mit Fabian Lehr mal was zu Frankreich gemacht vor ein paar Jahren. Ansonsten haben wir uns eigentlich nie viel mit Frankreich beschäftigt, oder? Da hast du recht, Flo, ein guter Punkt. Vielleicht wird es Zeit, mal das nachzuholen. Das sagen wir auch so oft, dass wir da und dazu eine Folge machen müssen, aber. Wir müssen aber sagen, mittlerweile haben wir schon einiges nachgeholt. Ich habe auch ewig meine Psychologie-Folge habe ich ungefähr 5 Jahre angefertigt. Ja, aber ihr seht. Ich habe sie gemacht. Also, wenn ihr Glück habt, in 5 bis 10 Jahren kommt vielleicht eine Folge zu fragen. 5-Jahres-Plan. Genau. Genau, aber ich finde das ein echt gutes Beispiel mit Frankreich. Also, ich meine, es gab auch schon Vorfeldproteste gegen den vorherigen Premierminister, der auch krasse Sparpläne angekündigt hat und so. Und da musste er auch zurückrudern wegen den großen Protesten und dem Druck von der Straße und von Gewerkschaften und von Streiks. Und ich finde, es zeigt eigentlich ganz schön, ich meine, das ist keine Revolution, ja, also wir haben jetzt kein Sozialismus in Frankreich und so, aber. Wenn eine Revolution kommt, machen wir früher eine Folge, versprochen. Ja. Aber das zeigt ja wirklich, dass so diese kollektiven, massenwirksamen Aktionen, Streiks, Klassenkämpfe, dass die ja wirklich entscheidend sind. Also wirklich große Massen an Arbeiterinnen auf die Straße zu bringen, davon zu überzeugen, sich zu organisieren, dass das wirklich der Weg ist, um was zu verändern und nicht zum Beispiel wie in den USA jetzt irgendwie einzelne Politiker abzuknallen. Ja, und ich finde das Beispiel Frankreich für uns in Deutschland deswegen auch wichtig, weil das ist jetzt kein super fernes Land, in was irgendwie, klar, also die Kultur ist anders, andere Traditionen haben wir ja gesagt gerade, aber das ist ja durchaus ein vergleichbares Land, so, was wirklich direkt an Deutschland grenzt, so, und nicht irgendwie Lateinamerika oder in Afrika oder irgendwo in Asien, ganz weit weg, ganz andere Bedingungen, ganz andere Grundlage, so, wo ja manche dann immer so drauf schielen, oder in der Vergangenheit drauf gechillt haben, sondern irgendwie, das wäre hier auch möglich, ne? Natürlich haben wir auch andere Kampfvoraussetzungen, die sie erkämpft und auch verteidigt haben. Das muss man auch sehen. Aber. Auch die Gewerkschaften, sie haben die CGT, ne? Also eine kommunistisch geprägte Gewerkschaft. Ja. Wir haben den DGB, so. Ja. Das reicht eigentlich schon als Aussage darüber. Das stimmt. Aber noch eine kurze Sache noch dazu. Es wäre eingefallen, ein guter Freund von mir, der war jetzt bei seiner Freundin in Frankreich, in Lyon. Mhm. Und da gab es auch große Proteste, Streiks. Und da war er auch dabei. Ich glaube, so das erste Mal, dass er auf einer linken Streikdemo war in Frankreich. Und er ist eigentlich eher so ein Linksliberaler. Aha. Und aber er war, oder er ist sogar auch ein bisschen skeptisch so gegenüber so also aus seiner Sicht sehr militanten linken Demos und so. Aber selbst er war einfach schockiert von der Polizeigewalt. Also er war auf dieser Demo und meinte, es war komplett friedlich und die französischen Bullen hätten einfach wirklich ohne Vorankündigung mit Tränengas auf sie geschossen. Da war ich schockiert und empört. Und das fand ich auch interessant. Also seine Erfahrung da mit der französischen Polizei. Ja, heftig. Na, ich meine, da machen ja auch einige jetzt zum ersten Mal Leute, die bei Gaza sich dann irgendwie vielleicht empören, ne? Die Erfahrung, wie krass der Staat auch zuschlägt, ne? Und was für eine heftige Gewalt es gibt. Also das kann schon manche Leute aufrütteln. Womit ich nicht sagen will, das ist jetzt das Wichtigste, ne? Dass man mal auf die Fresse von der Polizei bekommt oder irgendwie sieht, was die auch so machen. Aber klar, ich glaube, da wachen dann schon auch ein paar Leute auf. Ja. Na gut, wir wünschen den Genossen und Streikenden und ja, dem französischen Volk, um eine ganz kleine Kategorie zu viel Erfolg. hier aus der Kommunisten. Ich bin sicher, dass das vernommen wird von den französischen Massen. Das Flofondike grüßt das französische Volk und hört meinen Podcast, liked meine Folgen und so weiter. Ich habe hier Instagram-Account, könnt ihr mir folgen. Liebes Volk, das wird sich lohnen, dann werde ich einen blauen Haken. Okay. Gut. Ja, Stichwort Frankreich. Flo, du hast ja letztens mit mir oder wolltest mal diskutieren über den Fall Burkina Faso und dem neuen Präsidenten Ibrahim Traoré. Burkina Faso war ja eine französische Kolonie und in den letzten Jahren hat sich da aber einiges nochmal getan. Genau, willst du vielleicht nochmal erklären, was dein Punkt ist oder warum du gerne über das Thema reden würdest? Ja, ich will jetzt gar nicht so eine ausführliche, so ausführlich historisch jetzt Burkina Faso erklären. Was vielleicht wichtig ist zu erwähnen, ist, es gab ja in den 80er Jahren in Burkina Faso, auch da erst Burkina Faso genannt übrigens. Das heißt ja der aufrechte Mensch, glaube ich, ne, übersetzt, ne, Burkina Faso. Gab Thomas Sankara in den 80er Jahren, ein Antiimperialist, ein Sozialisten, der auch wirklich eine sehr fortschrittliche Politik machte, also Burkina Faso aus einer kolonialen, vom Imperialismus beherrschten Zeit versucht hat rauszuholen, eine sehr fortschrittliche Politik für die Frauen gemacht hat, eine Sozialpolitik, die sehr fortschrittlich war, Bildung, Gesundheit. Ich glaube, Castro war auch ein großes Vorbild von Sankara, wurde auch als der Che Guevara Afrikas teilweise bezeichnet. Gibt es auch eine ganz gute, interessante Doku auf YouTube zu sehen. Und ja, wurde aber ermordet und dann lief es Jahrzehnte korrupt weiter. Also ich mache es jetzt sehr verkürzt, ne? Und vor ein paar Jahren gab es ja in der ganzen Region einige Umbrüche, auch mit Militärputschen verbündet. Lange Zeit für viele relativ undurchsichtig, was da eigentlich wie real passiert ist. Und dann tauchte eben dieser neue Präsident dort auf, ja, der ja eigentlich der Kopf einer Militärjunta ist. Ja. Und auf den habe ich nur den Eindruck, hat sich nun alles Mögliche projiziert. Ja, soweit kann man vielleicht erstmal sagen. Der ist ja mittlerweile in einigen Teilen der Linken, also vor allem so mein Eindruck, auch in der englischsprachigen Linken, aber halt auch in Afrika allgemein so schon so ein krasser, also hat schon fast einen Popstar-Status bekommen. Auch auf Social Media ist er sehr, sehr beliebt. Der ist relativ jung, charismatisch, ne, muss man dazu sagen, das mag auch eine Rolle spielen, ne? Genau, er bezieht sich selber auf Thomas Sankara, der auch immer noch ein sehr hohes Ansehen hat, natürlich vor allem Burkina Faso, auch, aber auch darüber hinaus, auch mit seiner Idee des Panafrikanismus, ne, also. Ja. Vor allem dieser Kern des Sankarismus, also diese nationale Unabhängigkeit auch von westlicher Vorherrschaft. Und bis heute gibt es, ist ja so, dass Frankreich ja immer noch mit zahlreichen auch ökonomischen Mechanismen weiterhin so neokoloniale Herrschaft ausübt über afrikanische Länder, auch über Burkina Faso bis vor kurzem. Und ein Problem ist ja Burkina Faso ja auch die Gefahr von Dschihadisten, ne? Es gibt ja auch einen brutalen Bürgerkrieg. Ich habe gelesen, dass irgendwie fast die Hälfte des Landes von dschihadistischen Terroristen, Milizen kontrolliert wird. Das auch ein großes Problem ist. Aber ja, genau, das ist so ein bisschen der Kontext. Und ja, und der Präsident scheint eine Politik zu machen, die so eine zumindest wirtschaftspolitische Abkehr, ne, von den westlichen imperialistischen Mächten zu sein scheint, soweit es geht. Ne? Also verbündet sich eher ökonomisch mit Russland, ein Stück weit mit China. Ich glaube, eine Forderung ist, dass die Bodenschätze nationalisiert werden, ne? Also verstaatlicht quasi. Es gibt so gewisse Sozialprogramme. Aber vor allem steht so die nationale Unabhängigkeit im Vordergrund. Also das ist kein sozialistisches Programm. Ich habe nochmal versucht, ein bisschen nachzulesen. Ist auch nicht so leicht, da zu recherchieren, ne? Also ich bin da kein Experte, deswegen wollen wir das auch gar nicht so tun. Weil uns geht es eigentlich um was anderes jetzt gerade. Gar nicht so sehr, wie das Programm jetzt zu beurteilen ist. Also es ist kein Kommunist und es ist auch keine sozialistische Planwirtschaft auf dem Programm. Aber viele sehen da drin sowas wie, ich meine, das, keine Ahnung, projizieren da sowas rein wie das frühe Kuba, was ja auch noch nicht sozialistisch war am Anfang, ne? Also irgendwie progressive, soziale Entwicklung. Linksnationalistisch. Linksnationalistisch, ne? Irgendwie sowas, ne? Und mein Eindruck ist, dass da also bei aller Freude darüber, dann den Westen abzuschütteln, dass teilweise, ja, ohne da gleich irgendwie ganz diskreditierend unterwegs zu sein, wie gesagt, dafür kennen wir uns nicht gut genug aus und müssten da nochmal ein Gespräch mit ein paar Experten oder so drüber führen. Fände ich auch übrigens auch interessant, das zu machen. Total, ja. Sollten wir vielleicht, also wenn sie jemand empfehlen kann, gerne irgendwie. Uns ging es jetzt einfach eigentlich viel mehr darum, dass ich den Eindruck hatte, dass in einem Teil des antirepublikanischen Lagers so eine komplette Popstar-Ikonisierung vorherrschte, die mir dann auch ein bisschen ungeprüft vorkam, ne? Und gleichzeitig dann schnell aber auch wieder einen fallen lassen, weil also dieser Ikonisierung, weil jetzt ist diesen September aber ganz jung geisterte durch Social Media auch, dass dort ein sehr homophobes Gesetz erlassen wurde, ne? Also was die Rechte von Lesben und Schwulen und also homosexuelle Beziehungen, glaube ich, werden unter Strafe gestellt. Werden unter Strafe gestellt, was natürlich reaktionär ist. Müssen wir nicht drüber reden. Das ist reaktionär. Ja. So. Und daraufhin habe ich dann so Postings gesehen wie, vorher war ich eine Fan, jetzt finde ich das doch alles scheiße und so. Wo ich so ein bisschen dachte, das ist manchmal aber auch so ein bisschen so eine Krankheit in der Linken, Sachen nicht einfach zu betrachten als das, was sie sind, sondern da alle möglichen Wünsche rein zu projizieren. Und dann, wenn es nicht mehr den Wünschen entspricht, das alles wieder fallen zu lassen. So, darauf wollte ich hinaus, ne? Also das gilt teilweise ja auch für so historische Beispiele. Also ich will das jetzt nicht vergleichen, aber in der Sowjetunion gab es ja auch mal eine Phase, wo leider eine, nachdem es Fortschritte gab, wieder eine relativ reaktionäre Familiengesetzgebung, ne? So, ausgerufen wurde, entwickelt wurde. Und trotzdem wäre es ja jetzt falsch, deswegen dann die ganze Sowjetunion in Frage zu stellen. Aber habe schon auch Linke getroffen, die das dann machen. Oder Kuba zum Beispiel, solange Kuba noch aufstrebend war, der Lebensstandard immer weiter stieg, ne? Und Che und Castro jung waren, ne? Und das alles irgendwie Revolutionsträume geweckt hat, war das irgendwie sexy. Und jetzt, wo Kuba wirklich arge Probleme hat, wird es teilweise fallen gelassen von Leuten, die, ja, diese Widersprüche irgendwie schwer aushalten, ja. Und vielleicht ist Burkina Faso da auch gar nicht das richtige Beispiel für, das mag sein, aber mir geht's mehr um die Herangehensweise an politische Fragen, ne? Also es geht nicht darum, ob sie irgendwie den eigenen privaten Bedürfnissen nach Revolutionsromantik entsprechen oder nicht entsprechen, sondern irgendwie, man braucht doch eine nüchterne Analyse dessen, was ist. Und das ist auch so ein bisschen eine Krankheit, finde ich, in der Westlinken. Oder auch an historische Fragen so ranzugehen. So, was ich auch albern finde. Also mit unseren heutigen moralischen Maßstäben, was weiß ich, eine Debatte über Sexualpolitik der KPD in den 30er Jahren, ne? Da habe ich auch mal was zugelesen, wo ich dachte, ja, es war schon das Fortschrittlichste, was es gab damals, aber man kann da jetzt nicht das Wissen von heute voraussetzen. Und ja, sowas finde ich schwierig. Ja, ja, total. Also diese Fähigkeit auch progressive Entwicklungen oder Projekte, die vielleicht auch progressiven Charakter haben, aber auch in ihrer Widersprüchlichkeit anzuerkennen und gleichzeitig, also auch das Positive hervorzuheben und trotzdem aber auch Kritik zu üben. Ich habe das Gefühl, bei vielen, vor allem auch westlichen Linken, gibt es immer so die Tendenz von Schwarz-Weiß-Seherei oder dass man irgendwie nur also ganz dabei ist oder komplett dann als dämonisiert, aber nicht so diese Zwischentöne sieht so richtig, ne? Also man hat immer das Bedürfnis einer sehr krassen Projektion. Wenn Leute noch jünger sind, kann ich es auch noch mehr verstehen vielleicht, ich finde, das ist deswegen schwierig, weil es einfach der nüchternen Analyse schadet und man verpasst auch was, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie, ich beschäftige mich gar nicht mit der DDR, weil, was weiß ich, das jetzt irgendwie nicht, der und der Stelle nicht mal Sozialismusvorstellung irgendwie entspricht. Und ich lese jetzt nichts darüber, was sie zu bestimmten Fragen geschrieben haben, sei es zum Beispiel, keine Ahnung, also ökonomische Schriften oder so, ne? Die lese ich gar nicht mehr. Die kommen aus der DDR, sowas habe ich auch gehört. Ja, ja. Das war alles stalinistisch oder so. Oder philosophische Schriften oder irgendwie sowas. Ich denke, ja, das ist eine gewisse Borniertheit, so, ne? Gut. Übrigens, vielleicht so viel dazu. Falls ihr auch noch irgendwie vielleicht Expertinnen oder Leute kennen, die sich gut auskennen im Thema Nepal, da wollten wir auch drüber reden. Weil es ja eigentlich auch... Haben wir gestrichen. Weil wir merken, dass wir keinen Plan haben. Weil wir da leider wirklich zu wenig drin sind und auch eigentlich niemanden kennen, der uns da der den wir da einladen könnten, der sich da auskennen würde zum Thema. Aber wenn ich da was jemanden einfällt, den wir einladen könnten, dann immer her damit mit den Tipps, ne? Fänden ja. wir auch sehr interessant, da auch mal eine Folge zu machen. Ja, übrigens hatten wir auch so einen hämischen Kommentar neulich bei irgendeinem Video, was überhaupt nichts zu tun hatte mit irgendwie Außenpolitik oder internationaler Politik. Ich glaube, das war sogar ein Kommentar unter der Psychologiefolge und da hat irgend so ein Rechter nur das Wort Marxismus gesehen und ist ausgerastet und hat geschrieben, ja, in Nepal beweist die kommunistische Partei gerade irgendwie, keine Ahnung, dass es auf der Seite des Volkes steht, also war so negativ gemeint. Aber das Skurrile scheint mir ja wohl zu sein, dass in Nepal Kommunisten auf beiden Seiten sind. Ne? Einfach oder? Auf allen Seiten. Da ja, gibt's auch ein witziges, gibt's auch ein Meme, was eigentlich kein Meme ist, einfach einfach eine reale Darstellung der Akteure, der Klippenverhältnisse. Nominelle Kommunisten. Da hat man gesehen, dass ja überall Kommunisten, die sich gegenseitig bekämpfen. Ja, das ist schon wild. Und ist das dein Lieblingsmeme? Ah, gute Überleitung. Ja. Ja, aber wir kommen jetzt mal zum Teil der Fragen, Q&A. Da kam ja nicht so viel rein und wir haben ja so ein paar wenige rausgesucht. Und eine Frage war, was ist euer Lieblingsmeme? Ja, also ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, geht es um ein Meme, das quasi immer wieder verwurstet wird in verschiedenen Botschaften oder um irgendwie einfach ein aktuelles Meme? Das wurde nicht spezifiziert. Okay, lass mich kurz überlegen. Fällt dir schon was ein? Nee, gar nicht. Leider, also ich finde Memes lustig, ich gucke mir an und ich habe auch so ein paar Sachen im Kopf, aber du bist der Meme-Experte von uns beiden. Also ich könnte jetzt nicht sagen. Ich finde bei, doch eins fällt mir ein, was jetzt Lieblings, das ist kein bekanntes Meme, das ist mehr sowas Internes. Wir haben nochmal diese GSP-Folge gemacht. Und ist das hier, welcher Schauspieler ist das? Ist es Ben Affleck? Weiß ich nicht. Es gibt dieses bekannte Meme, wie jemand mit dem Peace-Zeichen sich über so ein Grab beugt. Ja, und so, und auf dem Grabstein stand Gegenstandpunkt und darüber über dem Titel des Peace-Zeichen stand Kommunistenkneipe. Mir geht's gar nicht um diesen Kleinkrieg, aber diese, wir haben nochmal so eine Gegenstandpunktsfolge gemacht und diese etwas ausgeartete Streit, der war schon so ein bisschen lustig und dann wurden auch Memes erstellt, nicht von uns. Und das fand ich damals witzig, aber gibt viel, viel, viel, viel bessere Memes und viel, viel lustiger. Das ist mir noch eingefallen, ja. Was sind dein Lieblingsmeme? Oder eins, was du gut findest? Also, ich mag halt wirklich extrem dumme Memes, so Shitpostings, also Memes, die einfach so... Weil so du extrem dumm bist. Ja, dankeschön, ja. Ja, aber einfach Memes, die so mega absurd sind irgendwie. Ich könnte jetzt kein einziges Meme nennen. So, ich fand jetzt halt lang diese Brainrot-Sachen ganz witzig, wobei das Problem ja auch ist bei vielen Memes, dass sie innerhalb von einer Woche meist wieder unlustig sind, weil wieder irgendwas Neues kommt. Ich mag, es gibt ein paar El Hotzo-Memes, die ich auch ganz gut finde, die sich bei El Hotzo lustig machen. Ja. Ansonsten, ja, es gibt ja viele Klassiker, ne? Also, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Also halt einzelne Elemente, Soyboy-Memes und so, aber ja, kann ich auch nicht genau sagen. Gut, Paddy wird demnächst mal, ich meine, ich knie dich ja immer an, dass du mal im Kulturstammtisch gehen sollst zu Harro, als Gast und über Memes referieren solltest, weil Memes sind ja mittlerweile auch Teil der Kultur, auch der politischen Kultur. Nicht nur der politischen, aber auch. Und ich glaube, das ist auch ein echt interessantes Thema, wie das entstanden ist, was man damit eigentlich machen kann und so. Ja, naja, vielleicht machen wir das nochmal. Ja, auf jeden Fall, das wird kommen. Es muss kommen. In 5 Jahren vielleicht. Irgendwann. Also es hört mir doch ein Meme ein, das ich immer wieder teile. Ich glaube, alle 1-2 Monate, weil ich es doch ziemlich witzig finde. Vielleicht kennst du das. Es ist so ein Bild mit SpongeBob und Patrick. Also von der, ne? Ja. Von der Serie. Und irgendwie spielen die Basketball oder so. Und ich glaube, SpongeBob ist gerade dabei, irgendwie den Ball sozusagen einzulochen. Und da steht halt unten another, keine Ahnung, 10 trillion to Israel oder so, ne? Und das ist halt auch so ein Running Gag, so ja, dass ständig irgendwie Israel Geld in den Arsch geschoben wird, während in den USA halt Leute irgendwie verrecken, weil sie arm sind oder so. Genau, das fällt mir noch ein, aber ansonsten, boah, also Memes sind so schnelllebig, ich habe das Gefühl irgendwie, das kommt jeden Tag was Neues, das ist echt schwer. Es gibt eine Meme-Seite, die ich gut finde, die heißt Memesche Wiki. Die kann ich empfehlen. Und kann ich auch sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob die noch so viel machen, aber früher mehr. Aber kann ich empfehlen. Und gar nicht so politisch. Ich mag ganz gern Freud Intensifies, heißen die, glaube ich. Also die teile ich gerne. Das ist so ein bisschen psychoanalytisch, aber vor allem so, ja, zynisch, depressiv. Mhm. Bisschen witzig halt irgendwie. Ach so, ja, die Art von Memes mag ich auch, ja. Das Ganze. Ja. Die sind ganz gut. Gut. An einer Stelle muss ich noch dialektische Memes loben. Dialektische Memes auch einer der besten Meme-Seiten. Anti-Imp-Memes auch sehr gut. Genau, kommunistisches Gespenst gibt's ja leider nicht mehr. Das war auch sehr witzig. Auf jeden Fall. Und mit Abstrichen, also muss ich alles gut finden, aber häufig finde ich auch hier Anti-Imp-Memes ganz witzig. Mal drüber, aber ich habe auch schon vieles geteilt. Mm. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch schon den vierten Anti-Memes-Account oder so, weil er ständig gesperrt wird. Ich sag eher, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Typ ist. Mm. Also falls nein, entschuldige ich mich öffentlich, aber eindeutig. Ja. Okay. Ja, das war. Jetzt haben wir bestimmt eine Meme-Seite vergessen. Also es gibt auch diesen einen, der uns. Ja, es gibt wirklich viele. Also mittlerweile gibt es wirklich sehr viele gute Meme-Seiten, aber ich kann auch nicht alle Namen merken. Der Typ, der so viel DDR-Memes macht und uns auch schon mal eingebaut hat. Ah, wie heißt der? Karl Marx, Finanzberater? Ja, der ist auch sehr gut. Ja, Ja, so jetzt, und alle, die wir nicht erwähnt haben. Ach, ich mag auch Fabian Lehr-Memes. Ich liebe Fabian Lehr-Memes. Über alles. Ich liebe Fabian Lehr. Ja, das auch. Aber auch die Memes. Demnächst Live-Veranstaltung, das sage ich nochmal an, ne? Wir live in Hamburg. Mal wieder. Okay. Dann was sind unsere nicht politischen Lieblingsbücher, ne? Das war auch von einer Hörerin. Die Frage, da ist mir übrigens, wir sind eben drüber diskutieren gekommen, da ist mir aufgefallen, total traurig, dass ich fast nur noch politische Bücher lese die letzten Jahre oder halt irgendwelche Themen, Bücher, die so beruflich mich interessieren, also Psychotherapie oder Therapiekram, ne, sowas. Psychologisches. Und sage ich ein bisschen traurig. Ich habe früher mehr gelesen. So, und habe mich wieder daran erinnert, das mal mehr zu machen. Und mir ist aufgefallen, dass ich diese Frage, glaube ich, so vor 10 Jahren irgendwie anders beantwortet hätte. Da habe ich noch mehr so, ja, Sachen, die ich teilweise heute irgendwie ein bisschen, würde ich sagen, esoterisch, aber wo es noch mehr so um so Selbstfindung ging und so ein Kram. Da bin ich ein bisschen. Ja, die Phase habe ich auch gehabt. Ja, davon bin ich von weg. Aber trotzdem, was ich immer noch gut finde, ist, ist jetzt vielleicht nicht mein Lieblingsbuch, aber Der Steppenwolf von Hermann Hesse, das ist ein Klassiker. Hesse allgemein, ja, ist mir manchmal ein bisschen zu esoterisch, ne? Aber das Buch ist gut, spielt auch so um den Ersten Weltkrieg. Er ist ein Kriegsgegner, also Politik ist auch doch drin. Darum geht's aber nicht vordergründig in dem Buch, das ist mehr so der Rahmen. Und ist bestimmt auch interessant, das heute nochmal zu lesen, wo wir ja wieder so ein bisschen so eine Erster Weltkriegs-Militarismus-Stimmung hatten. Aber eigentlich geht's eher um die Person Harry Haller. Hermann Hesse hat immer Figuren, die so heißen wie er, glaube ich. Harry Haller, Hermann Hesse, oder häufiger macht er das. Und das ist halt so ein Intellektueller, der in sich zerrissen ist, eigentlich ein bürgerlicher Mensch, aber er hat auch eine andere Seite und dann trifft er eine Frau, verliebt sich und dann nochmal eine andere Seite an sich kennen und eigentlich wollte er sich umbringen, aber da bringt er sich doch nicht um. Also ich habe das mit sehr viel Genuss gelesen und das ist anders als andere Hesse-Bücher für mich auch nicht so schlecht gealtert. Ich habe es vor ein paar Jahren nochmal gelesen und fand es immer noch gut. Und ansonsten gibt's, also ja, Makroklassiker, Fabian heißt das Buch, glaube ich. Fabian Lehr? Nee, es geht nicht um Fabian Lehr, auch nicht unserem anderen schade, Fabian. Dann magst du es nicht. Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Da geht's um so ein... Eines was? Eines Moralisten. Eines Moralisten, okay. Ja, das wurde auch verfilmt, sehr guter Film, vor ein paar Jahren kam der raus. Das ist so ein 32-jähriger Werbetexter aus Berlin, Weimarer Republik ist so die Zeit, der verliebt sich dann und hat einen Freund, der ganz idealistisch ist, so, und der am Ende gibt's so ein, spoilert man, weiß ich nicht, auf jeden Fall endet er sehr tragisch und gibt so Einblicke in die Zeit und ist aber auch nicht ganz unpolitisch, auch wenn es jetzt nicht vorher die Politik gibt. Das sind Bücher, die ich sehr mag, ja, genau, aber auch tausend andere, ansonsten habe ich nur Schrott gelesen die letzten Jahre. Wir empfehlen das Literaturkollektiv Nu. Wie schreibt man das? Ich glaube, französisch. Ich glaube, N-O-U-S. Die haben wir öfter schon zu Gast gehabt. Da habe ich von Mesut Bayraktar Die Lage gelesen zum Beispiel. Das sind Geschichten aus der Arbeiterklasse. Ganz verkürzt jetzt gesagt. Das habe ich gelesen. Ja, ich habe Christian Baron, Sohn seiner Klasse, gelesen. Ich habe lese gerade was von Olivier David. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Genau. Ja, ist ja einiges, ne? Ja, doch, bereits so wenig, ja. Bereits so wenig, ja. Aber 90% andere Sachen. Gut, so viel zum literarischen Quartett, wer es noch kennt, für unsere über 50-jährigen Zuhörer. ganz kurz, läufst du gerade irgendwie rum oder so? Ja. Okay, warum? Weil ich in mein Bücherregal geguckt habe. Ah, okay. Aber du hast... Jetzt setze ich mich wieder hin. Okay, alles gut. Mach ruhig. Ich habe mich gewundert. Was ja, bei mir ist es nicht. Also ich lese leider auch sehr wenig nicht-politische Bücher. Ich meine, man kann sagen, ja, alles irgendwie politisch, aber jetzt wirklich so explizit politisch, auch Sachbücher. Bushido, die Biografie. Ja, Biografien habe ich auch ganz gerne mal gelesen. Ich habe übrigens mal die Biografie von Willy Brandt gelesen, die war auch sehr spannend. Die ist tatsächlich interessant, ja. Sehr, sehr interessant. War noch meine Sozialdemokratenphase, aber die war eigentlich ganz gut. Oh Gott. Ist aber politisch, mein Freund. Ja, zählt nicht, genau. Ich will das ändern. Ich will mehr nicht politische oder nicht, also Bücher lesen, die nicht Sachbücher sind. Ich habe vor kurzem, das war erst vor ein paar Wochen, habe ich auf Empfehlung einer Freundin und auch Empfehlung von mehreren Freunden den Kleinen Prinzen gelesen. Das ist ein Kinderbuch, das kennen wahrscheinlich alle. Habe ich auch schon länger vorgehabt zu lesen und fand ich sehr, sehr schön, obwohl es ein Kinderbuch ist. Ich fand es ziemlich deep und auch sehr rührend, sehr berührend. Ich musste sogar fast weinen am Ende, das war echt krass, hätte ich nicht gedacht. Das fand ich sehr schön und ich habe letztes Jahr im Zuge von, kennen wahrscheinlich viele von euch den Science-Fiction-Film Dune. Der ist jetzt zweite Teil, ich glaube, letztes Jahr rausgekommen und ich bin sehr großer Fan von dem Film und deswegen habe ich angefangen, die Bücher zu lesen. Ich habe den ersten Teil gelesen, Dune, der Wüstenplanet. Fand ich sehr, sehr geil. Ich habe jetzt noch nicht die anderen gelesen, aber das kann ich auch sehr empfehlen und ansonsten bin ich auch ein sehr großer Fan von Wojciech, von Georg Büchner, einem deutschen Revolutionär aus dem 19. Jahrhundert, so aus der Vormärzzeit, also so kurz vor 1848. Sehr, sehr interessant. Ich habe es zum ersten Mal, ich habe mit 15 oder 16 in der Schule gelesen und irgendwie hat es mich direkt gepackt. Also es geht halt um, also kurz gesagt, um einen Soldaten, der irgendwann psychisch krank wird aufgrund verschiedenen Eliten oder Akteuren der Gesellschaft, die ihn ausbeuten, unterdrücken und auch aufgrund von finanziellen Problemen, dass er irgendwann komplett durchdreht und so. Und eigentlich ist es halt eine Anklage, eine Kritik an der Klassengesellschaft und wie sozusagen die Klassenverhältnisse Menschen psychisch krank machen. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr, sehr berührend und aber auch sehr politisch. aber das wir können nicht sehr gut. Wir können nicht anders, ne? Ja, Dune ist auch sehr politisch. Es ist halt wie Game of Thrones, nur halt in der Zukunft. Ja. Aber ja, das fällt mir gerade so ein. Ich habe noch mehr gelesen, aber ja, Mises Karma fällt mir gerade ein. Das ist nicht so politisch. Das habe ich mit 17 mal oder 16 gelesen. Das ist so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es heute gut finden würde. Damals fand ich es gut. Es ist halt so ein bisschen eine Art Komödie als Buch irgendwie. Aber ich dachte, du empfiehlst jetzt noch einen Comic. Nee, Comics habe ich. Ja, ich war bei mir doch, zu Hause. Doch. Stimmt, gut, dass du es sagst. Doch. Und zwar der Comic von Paulina Stulin aus Darmstadt. Ich glaube, mein Zuhause. Aber es heißt bei mir zu Hause auch. Übrigens, die erste Person, ich behaupte ja immer, wir wären das gewesen. Es stimmt auch so ein bisschen in der Systematik. Wir haben Fabian Lehr vors Mikrofon gebracht, aber der allererste Podcast mit Fabian Lehr war bei ihr. Ja, du hast recht. Ja. Und der Podcast von Paulina Stulin, also sie selber macht, glaube ich, keine Podcasts mehr, aber sie hat ja vor ein paar Jahren regelmäßig Podcast gemacht zu einem Comic Comicbuchautorin und Künstlerin. Zeichnerin. Genau, sie hat die ersten Podcasts mit Fabian Nähr gemacht. Die waren für mich übrigens eine krasse Inspiration. Also ich habe die wirklich verschlungen, die Podcasts mit Fabian Nähr. Oder teilweise auch auf ihrem Kanal Beiträge veröffentlicht. Oder sie hat, glaube ich, auch Texte eingesprochen von Fabian Nähr. Facebook-Kommentare und so, Facebook-Beiträge. Genau, das heißt Bei mir zu Hause, das Comicbuch, kann ich auch sehr empfehlen. Und worum geht's? Ja, es ist so sehr autobiografisch. Es geht sehr stark auch um das Leben von Paulina. Einzelne Erlebnisse, die sie schildert, Anekdoten, wobei auch nicht immer so ganz klar ist, was echt ist und was vielleicht auch fiktiv ist. Oder es mischt sich auch so ein bisschen. Sie hat es so ein bisschen offen gelassen. Aber es geht eigentlich viel so um ihre Gedankenwelt, was sie bewegt, so ein bisschen ihren Lebensweg und so. Und da ist sie aber schon auch wirklich sehr offen mit sehr vielen persönlichen Themen. Das finde ich auch krass, da habe ich auch großen Respekt davor. Also wie offen sie da ja auch über unangenehme Themen redet, über ihre eigene Verletzlichkeit, über Probleme und Zweifel auch, Selbstzweifel, schwierige Phasen in ihrem Leben. Das ist schon krass, aber auch sehr schön gezeichnet. Sehr schöner Zeichenstil. Ja, kann ich nur empfehlen. Okay, gut. Von der Literatur noch mal zu einer ganz anderen Frage. Die haben wir auf jeden Fall noch aufgenommen. Da ging es um Klassenjustiz. Wie wurde die Frage wortwörtlich gestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war bei YouTube, glaube ich, ne? Ja, die Frage lautete, könnt ihr erläutern, ob und warum wir eine Klassenjustiz haben? Ja, muss man vielleicht was zu sagen. Ich meine, das hängt mit dem Staatsverständnis zusammen, ne? Wir gehen ja nicht davon aus, dass der Staat hier neutral ist, ne? Sondern schon auch der Staat einer herrschenden Klasse. Und das Ganze gilt auch fürs Rechtssystem. Das ist nicht neutral, sondern das dient jedenfalls im Großen und Ganzen immer letztendlich den Interessen der herrschenden Klasse. Und die herrschende Klasse wird geschützt von Polizei, von Gerichten und die Justiz ist im Prinzip Teil des Überbaus, aber vielleicht kann man es noch mal ein bisschen genauer erklären. Übrigens fängt es schon damit an, dass das Personal, ne, Richterinnen, Staatsanwälte, die stammen überwiegend aus bürgerlichen, wohlhabenden Schichten. Mhm. Und die Leute, die in den Knästen sitzen, das sind überwiegend ärmere Leute, ne? Oder man kann sich auch mal angucken, wie unterschiedlich Delikte und Straftaten verteilt sind, ne? Also die große Wirtschaftskriminalität oder Steuerhinterziehung wird jetzt relativ im Verhältnis natürlich nicht so hart bestraft wie wie Diebstahl oder Schwarzfahren jetzt das Auswirkungen hat für jemanden mit einem kleinen Einkommen. Aber das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen platt. Ich weiß nicht, was könnte man dazu sagen können? Naja, also ich meine, ich glaube, der Kern auch des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist ja vor allem das Privateigentum, das heilige Privateigentum an Produktionsmitteln. Genau. Das wird ja im bürgerlichen Rechtssystem, vor allem auch in der BRD natürlich juristisch stark geschützt, ne? Es ist ja ein sehr wichtiger Teil des bürgerlichen Rechtssystems. Und das ist ja die Grundlage auch der bestehenden Klassenverhältnisse, der Klassenspaltung, der Ausbeutung der Mehrheit der Arbeiterinnenklasse durch eine kleine Minderheit an Kapitalisten. Und das ist ja, das wird ja garantiert juristisch und auch staatlich abgesichert durch eine staatliche Gewalt und durch Gesetze, durch Polizei, ne, durch Repressionsorgane, ja. Und natürlich gibt es auch, also ist auch irgendwie das Justizsystem, die Gesetzgebung auch irgendwo Kampffeld, das auch nicht komplett starr ist und einen Handlungsspielraum bietet, aber im Kern ist es natürlich klar, auch schon wie du gesagt hast, dass jeder kapitalistische Staat hat auch ein Rechtssystem, das auch die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse absichert, juristisch, ne? Und das ist halt auch die Hauptaufgabe, die Absicherung des Privateigentums, der Schutz der Interessen, vor allem der Bourgeoisie und das ist so der Kern, glaube ich, des Begriffs der Klassenjustiz. Also dass es sich nicht um eine neutrale Gesetzgebung oder ein neutrales Rechtssystem handelt, das irgendwie über der Gesellschaft schwebt, sondern ganz klar geprägt ist durch die ökonomischen Verhältnisse und durch die Interessen der Bourgeoisie. Ja, ich glaube soweit. Und das gilt natürlich auch ganz konkret für die Unterdrückung von Klassenkämpfen, ne? Also Streik, Also sobald irgendwie jetzt in Frankreich zum Beispiel auch, ne, wo die Polizei wirklich auch gegen Streikende eingesetzt wird oder hier bei Protesten, also da sieht man wirklich ja, Bourgeoisie gegen organisierte Arbeiterklasse oder organisierten Widerstand auch ganz konkret. Ja. Es werden eben nicht beide Seiten gleichermaßen geschützt. Ja, ja, genau. So viel dazu. Ich glaube, es gab noch eine weitere Frage. Aber ich meine, also ganz kurz nochmal zurück vielleicht, sorry. Ich wollte ja eigentlich mal so eine Serie starten, wo ich mal so durchdekliniere, wo wir überall Kapitalismus finden, ne? Also im Recht zum Beispiel, ne? Also im Rechtswesen. Das wäre so ein Beispiel. Haben wir auch noch zu wenig gemacht. Naja, gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich finde das Thema Schwarzfahren zeigt es auch sehr deutlich. Ist vielleicht ein bisschen platt, aber ich meine, das ist ja ein sehr, sehr krasser Fall von Klassenjustiz. Ne? Heute in Hamburg groß angelegte Kontrollen, falls Donnerstag der 25. auch nochmal groß angelegte Kontrollen, aber wahrscheinlich kommt die Folge danach. Na gut. Ja. Es gibt zwar ein paar Städte, wo das abgeschafft wurde, aber man kann fürs Schwarzfahren im öffentlichen Nahverkehr in den Knast kommen. Ne? So, das ist halt auch krank. Und natürlich betrifft das vor allem halt Menschen aus ärmeren Schichten, aus ärmeren Teilen der Gesellschaft. Das ist natürlich ein sehr, sehr krasser Fall von Klassenjustiz. Auch Enteignungen zum Beispiel von Privateigentum oder Enteignungen finden statt, aber sehr selektiv, solange sie im Interesse oder nicht, also nicht die Interessen von Kapitalisten verletzen. Genau, aber ja, auch das ist zum Beispiel sehr klar geregelt, ja. Also selbst wenn Enteignungen stattfinden, in ganz seltenen Fällen von Kapitalisten, dann gibt es da sehr viele juristische Hürden dafür, die eingebaut sind. Ja. Große Entschädigungsmöglichkeiten oder Verpflichtungen der Entschädigung und so. Also da zeigt sich ja auch schon die ganzen Mechanismen, die dazu dienen, letztlich ja die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse abzusichern. Das war gut, nochmal zurückzuspringen, weil fängt jetzt auch nochmal ein Beispiel ein. Ich denke gerade aus meinem beruflichen Kontext von mir fällt mir ein Beispiel ein, also ein psychisch Kranker, der von Grundsicherung lebt, ne, der aber in einer Werkstatt gearbeitet hat, der hat gerade den Fall, den kenne ich ganz gut, der hat gerade eine Rückforderung bekommen, weil sein Werkstattgehalt, was wirklich nicht viel ist, ne, leicht, also da gibt's immer so einen Freibetrag und irgendwas, was man nicht so viel verdienen darf, sonst wird dir das ja sozusagen die Grundsicherung gekürzt. Und das ist dem gerade rückwirkend passiert. Er sollte über 1.000 Euro zahlen. Das ist für den mega viel Geld, so, ne? Und da haben sich wirklich akribisch irgendwelche Sachbearbeiter hintergekrallt. Und das ist kein Einzelfall in Deutschland. Also die Ärmsten werden da richtig schikaniert. Auch mit rechtlichen Konsequenzen wird gedroht. Und wir kennen parallel diese, millionenfache Steuerhinterziehung oder teilweise auch legale Möglichkeit, überhaupt keine Steuern zu zahlen, ne? Und selbst wenn jetzt irgendwie ein Multimillionär mal irgendwie eine Strafe zahlen muss, ist das ja proportional für den Witz. Und für so jemanden bedeutet das im Zweifelsfall, dass er nichts zu fressen hat, ne? Und auch da sieht man die Klassenherrschaft in solchen Verhältnissen, ja? Also klar, vom Gesetz sind alle gleich, klar, liberal, stimmt das theoretisch, aber de facto, wenn man die ökonomische Dimension mit rein, natürlich nicht. So, und wenn ich das erzähle, habe ich nicht mal so einen marxistischen Punkt gemacht. Das ist einfach ja, ganz simple Tatsache. Genau. Ja, oder Zwangsräumungen, ne? Weil Menschen irgendwann sich Miete nicht mehr leisten können und im Rückstand sind, wo dann Menschen auf die Straße gesetzt werden. Es gibt auch Fälle, wo Menschen sich dann vom Balkon gestürzt haben, weil sie in der Zwangsräumung entgehen wollten, ja. Oder auch im Prinzip auch mein Fall gerade. Ich wohne hier in einem Haus in Düsseldorf, in einem Wohnhaus, das sich komplett im Verfall befindet. Ja, ich hab's gesehen, du. Ich hab's gesehen, dein Keller. Weil der Eigentümer einfach sich nicht mehr verantwortlich fühlt für das Haus. Also man weiß nicht so genau, warum. Ob die sich irgendwo abgesetzt haben, ob die pleite sind, keine Ahnung. Aber es passiert auf jeden Fall nichts mehr. Wir haben keinen Hausmeister, weil er nicht mehr bezahlt wird. Und wir haben keine Verwaltung. Das ganze Haus ist im Verfall, das Licht funktioniert nicht mehr, bei mir krabbeln überall Ameisen rum, meine Klingel funktioniert nicht mehr, und ich habe Kontakt mit der Stadt aufgenommen, oder mit einem Amt, was eigentlich für sowas zuständig ist, und sie haben mir wirklich mal wieder gesagt, ja, sie würden ja gerne mehr machen, aber am Ende sozusagen das Eigentum, also derjenige, dem das Eigentum gehört, der ist verantwortlich, und sie können dann halt nur ja, irgendwie Bußgelder verhängen, aber da müssen sie Fristen einhalten und so. Aber da wurde immer wieder argumentiert, so ja, am Ende ist es aber nicht unsere Verantwortung, es ist das Eigentum von Privatleuten. Und deswegen haben die da keine Handhabe, ne? Auch da hat sich ganz klar das gezeigt, sozusagen auch diese Dimension. Ja, es war noch eingefallen. Ja, auf jeden Fall. Gut, haben wir ja doch noch was gebracht. Am Anfang ein bisschen holprig, aber jetzt ist, glaube ich, relativ deutlich geworden, was wir meinen. Haben wir noch eine Frage? Ja, und zwar unsere Frage, unsere Meinung dazu, ob die kommunistische Plattform innerhalb der Linkspartei, also eine Strömung oder ein Zusammenhang in der Linkspartei, ob der die Partei verlassen sollte und geschlossen der DKP beitreten sollte. Da müssen wir, glaube ich, erstmal so einen Disclaimer machen oder irgendwie kurze Vorbemerkung. Also was wir ja nicht machen, wir sind ja ein übergreifender Podcast und wir geben jetzt keine Empfehlung ab, wer sich wo organisieren soll oder wer doofer ist als andere oder so, ne? Wir machen ja so einen innermarxistischen oder überorganisationalen Dialog, ne, den wir hier diskutieren wollen, um die ganze Bewegung voranzubringen, ne? Trotzdem haben wir natürlich Meinung. So, vielleicht zur kommunistischen Plattform muss man vielleicht kurz erklären. Ich meine, die Linkspartei, früher PDS, ist ja aus der SED hervorgegangen. Und früher zu Beginn war die kommunistische Plattform mal sehr einflussreich, also nie die Mehrheit oder so, sehr groß. Und aber schon eine große Strömung innerhalb der PDS und auch noch einigermaßen relevant innerhalb der Linken, der orthodox-kommunistische Position vertreten. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Da gibt es sicher noch Marxisten. Mein Eindruck ist, dass sie deutlich schwächer geworden sind und weniger sind und auch sehr alt sind, ne, in den Strukturen und ehrlich gesagt sich seit Jahrzehnten kein Stück durchgesetzt haben. Womit ich niemanden diskreditieren will, der sich auch zum Beispiel bei Kubasi, ne, Kubasoli-Organisation einsetzt oder der bei Kampf gegen Aufrüstung jetzt sicher eine gute Position hat, aber also meine persönliche Meinung dazu ist, das ist aber mein Standpunkt, dass es als Kommunist jetzt generell nicht so viel Sinn macht, sich in der Linken zu organisieren, das tausendmal durchdiskutiert. Wir sind ja aber eigentlich mehr Gastgeber für solche Fragen und wir organisieren so eine Debatte demnächst. Jetzt nicht zwischen KPF und irgendwie DKP, allerdings zwischen DKP und einem Mitglied vom SDS Frankfurt, eine Kommunistin, ja, die mit einem DKP-Mitglied diskutiert über diese Frage. Kommunisten und Linkspartei, sollte man es eigentlich miteinander handhaben, so, ne? Und ich weiß nicht, ich könnte das länger ausführen, was es so für Erfahrungen gibt von Marxisten, die letzten Jahrzehnte in die Linkspartei reinwirken zu wollen und wie erfolgreich das war und welche Funktion man erfüllt hat. Jetzt sehe ich wieder viele junge Aktivisten, die wirklich gut sind, die in die Linke gehen, wieder mit den gleichen Träumen, die jetzt sagen, ja, jetzt ist es aber anders und so. Und ich bin da nicht sehr überzeugt von. Und trotzdem habe ich viele Freunde in der Partei Die Linke und kenne auch nach wie vor und auch wieder neue aufrechte Marxisten dort. So ist es nicht. Aber wo die hingehen sollten, da geben wir jetzt keine Tipps. Ja. Ja, also hast eigentlich schon einiges vorweggenommen. Siehst du das anders? Also ich werde jetzt ja auch keine Ratschläge geben, wo man sich organisieren sollte. Das machen wir nicht. Ich würde dir im Kern auch zustimmen. Ich halte die Linkspartei auch nicht für ein Projekt oder eine Partei, in der man sich als Kommunist organisieren sollte. Aber ich sehe schon, dass es auch in der Linkspartei auch viele stabile Genossen gibt, die aus meiner Sicht einen verlorenen Kampf führen innerhalb der Partei, aber die ich trotzdem für Bündnispartner halte und für gute Genossen, die an sich gute Arbeit machen oder gute Positionen vertreten. Und ich wünsche ihnen auch Erfolg mit ihrer Arbeit. Ich habe da nicht den Glauben daran, dass man da viel rausholen kann. Aber ich würde sagen, das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich, also je nach Region, nach Bundesland, nach Stadt und so. Ist ja auch so eine Wundertüte, so die Linkspartei, ne? Also je nachdem, wo man ist, welchem Kreisverband, welche Leute da aktiv sind, welche Strömungen da dominieren und so. Also ich würde sagen, also wenn du hast gerade von Erfolg gesprochen, vielleicht noch kurz als Einschub, wenn die Erfolg haben, dann glaube ich nicht innerhalb der Linken, sondern nur, indem sie auch mit der Linken dann irgendwann brechen und sich meinetwegen kollektiv dann auch woanders organisieren oder mit anderen Kräften zusammenfügen. Also das wäre schon, der Erfolg ist schon möglich, aber innerhalb dieser Strukturen Fragezeichen. Ja, sorry fürs Unterbrechen. Ja, alles gut, aber jetzt konkret auf die Frage bezogen, ich würde schon den Genossen von der kommunistischen Plattform dazu raten, nicht in der Linken weiter aktiv zu sein. Aber ich muss auch zugeben, dann ist mal die Frage auch nach der Alternative, um jetzt konkrete Strukturen oder Parteien zu nennen, aber natürlich die Schwäche der kommunistischen Bewegung oder von vielen kommunistischen Strukturen, Gruppen, Kleingruppen oder bestehenden Parteien, die kann einen ja schon auch zum Verzweifeln bringen oder desillusionieren, ne? Man sollte es ja auch nicht zu einfach machen. Ist natürlich auch eine sehr herausfordernde Aufgabe, da was Neues aufzubauen oder die Bewegung, die da ist, zu stärken. Aber ich glaube, es führt da keinen Weg dran vorbei. Und trotzdem, wie gesagt, achte ich die Arbeit von stabilen Genossen der Linkspartei und ja, wir gehen ja all diesen Fragen nach. Das ist ja so ein klassisches Argument, was dann kommt. Aber hier sind viel mehr und so. Oder hier wird drauf geguckt, das ist relevant. Hier kann man Leute agitieren. So, also diese ganzen Argumente, ne? Oder auch wirklich ernstzunehmende Argumente. Ich komme aus einer ländlichen Region. Hier gibt's gar keine Struktur, ne? Und da bin ich lieber in der Linken und im besten Fall in der linken Strömung dann oder so, ne? Die KPF habe ich immer so ein bisschen erlebt, also so die letzten 10 Jahre immer als die Kraft, die sagt, wir finden das alles ganz furchtbar, was beschlossen wird, wenn mal wieder irgendeine Scheißentscheidung getroffen wurde. Aber man muss auf jeden Fall in der Partei bleiben, so. Und dann habe ich mich immer gefragt, ja, wann ist denn bei euch der Punkt, wo ihr sagt, jetzt geht's nicht mehr? Gut, jetzt gibt's gerade wieder so einen konjunkturellen Aufschwung. Ich habe ja die These, dass die... Na gut, vielleicht lasse ich das weg. Ich weiß nicht. Sagen wir mal so. Es gibt ja diese weit verbreitete These, dass die Linke sich so wahnsinnig verändert haben soll. So, seit dem Wiedereinzug. Ich bin mir da gar nicht so sicher insgesamt. Aber gut. Müsste man. Wahrscheinlich wird nachher abgerichtet, ein paar Jahre später. Ja, und ich denke mal, das werden wir nochmal ausführlich dann in der Debatte diskutieren. Aber ich glaube, das reicht erstmal dazu. Genau. Ja. Guck mal, wir reden jetzt schon fast 1,5 Stunden. Langes Gespräch. Zeit vergeht schnell. Ja, gut. Ja, danke für eure Fragen. Danke für eure Fragen. Und genau. Ja, ich wollte noch eine Veranstaltungsankündigung machen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wenn das okay ist, mache ich das jetzt mal kurz. Für diejenigen, die wie ich in Hamburg leben oder und Umgebung, die haben die Gelegenheit, mal wieder eine Kommunistenkneipe live zu erleben. Kommunistenkneipe live mit Fabian Lehr. Das ist das dritte Mal dieses Jahr, dass wir zusammen mit Fabian Lehr auftreten. Und zwar geht es um die Frage Kommunisten gegen ein AfD-Verbot? Fragezeichen. Und das Ganze läuft am 11.10., am 11. Oktober um 19 Uhr im Lütjelüt. Genau, ist auch auf unserer Instagram-Seite zu sehen oder auf unserem Telegram-Kanal bei der Gelegenheit. Abonniert mal uns auch auf Telegram, abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf Instagram, ne? Das kann man nicht oft genug sagen. Das ist sozusagen unsere Währung, wie wir Sachen verbreiten können. Aber ihr könnt uns auch mit einer richtigen Währung unterstützen, und zwar mit Geld. Mit Geld. Euro. Genau. Das ist natürlich noch besser. Also in der Infobox jeweils steht ihr auch die PayPal- und Kontodaten und das ist natürlich auch mal gern gesehen. Eine finanzielle Unterstützung. Damit Paddy sich neue Bücher kaufen kann. Der kleine Prinz und so. Die ich da nicht lesen werde, aber ja. Das hast du ja gelesen. Aber wie gesagt, die Kommunisten-Type Live mit Fabian Lehr, Kommunisten gegen ein AfD-Verbot, Fragezeichen, 11.10., 19 Uhr, Lütjelüt in Hamburg. Okay, hab ich vergessen. Oder gibt's noch was? Ich glaube, das war's. Das war's. Okay, Pedi, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und sage bis bald. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend und falls bei euch auch Abend ist, nee, wahrscheinlich nicht, morgens dann. Wir haben jetzt übrigens Herbst. Ich habe heute gelesen, heute um 21 Uhr irgendwann ist Herbstanfang. Traurig. Also wir haben sozusagen den Podcast in den Herbst reingeredet. Damn, okay, ja. Krass. Na, auf jeden Fall, ja, euch auch noch einen schönen Tag und es hat mich sehr gefreut, mal wieder, Flo. Und eben. Macht's gut, Rotfront. Rotfront.